Hallo und willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise, die interessant sind auf eine Person, die auch interessant ist, aber die weilt nicht mehr unter uns. Und wieder geht's los. Das war jetzt so schön melodisch, Philipp. Vielen Dank dafür. Gerne. Mir wurde diesmal weitergeholfen. Ich musste keinen Finger rühren. Mal sehr schön. Wem dürfen wir den Dank hin? Meiner Schwester. Ach, danke, Jürgen Schwester. Erstens, ich wurde im wie so ein isländischer Name, so Sohn, so Sohn, als wenn es im Deutschen irgendwie für Schwester noch irgendwie, Jürgen Schwester. Kann es sein, dass ihr das Ganze hier nicht ernst nehmt? Doch, aber wir sollen doch Freude und Spaß haben. Wer hat das gesagt? Das steht nicht in den Regeln. Nee. Hast du Philipp das sagen hören? Habe ich das vielleicht implizit angenommen? Nee, ich habe nur gesagt, interessant. Nicht schön oder dass wir irgendwie Freude empfinden. Das ist immer noch ein deutscher Podcast. Ja, du kannst deinen Änderungswunsch an das Regelkomitee schicken und dann können wir das vielleicht in die Regeln mit aufnehmen. Weil das die kommen geil, nämlich zweimonatlich zusammen zu einer Sitzung, um zu beschließen, ob eine Sitzung abgehalten werden soll. Finde ich sehr gut. So, das kann ich jetzt. Oscars. Ja, wenn du drauf bestehst, dann mach halt. Soll ich gleich mit zweitens anfangen? Nein, bitte mit erstens. Ich wurde im Dezember 1761 geboren und starb mit 88 Jahren am 16. April 1850 in London. Okay. Ich war mit den O's relativ nah dran. Bottrop, London. Ja, das war ganz, ganz gut. Ich frage jetzt nicht, ob ihr es schon wisst, weil sonst versaut mir der Philipp wieder hier das ganze Rätsel und mache gleich weiter mit zweitens. Nur am Geburtsjahr. Keine Chance, mein Freund. Zwar starb ich als Berühmtheit in meiner Geburtsstadt Straßburg, wurde ich als Kind jedoch gehänselt. Der Grund, mein Großvater war Scharfrichter und Henker. Zwar betrachtete er sich als ehrenwerten Mann mit einem ausgeprägten Berufsethos, die Umwelt aber brachte ihm Furcht und Missbehagen entgegen. Puh. Der Baba ist Scharfrichter. Der Opa. Der Opa. Opa? Was dann? Ach, schön. Ja, der Papa, zum Papa habe ich Details in Hinweis Nummer 3. Mein Vater war Soldat und fiel bereits vor meiner Geburt. In meiner Kindheit zog ich mit meiner Mutter erst nach Bern, dann nach Paris, wo sie einem Verwandten, Dr. Philippe Curtius, den Haushalt führte. Es gibt Gerüchte, dass eigentlich er mein Vater ist. Neuere Forschungen scheinen dies allerdings zu widerlegen. Boah. Sie führt ihm den Haushalt, klingt irgendwie naughty. Und ich bin immer ich. Ja, der ist was denkt. Naja, gut, es steht. Er hatte mit ihr was? Langweilig. Ihr führte ihr den Haushalt. Ohohoho. Es steht jetzt aber auch relativ explizit da, dass den beiden was nachgesagt wird. Von daher kann ich dich an der Stelle in Schutz nehmen, Dominik. Hm. Habt ihr schon eine Idee? Also das wäre ein Franzos auf jeden Fall, wenn er in Straßburg geboren ist. Ein multinationaler Franzos. Oh. Tatsächlich nicht bisher. Aber Scharfrichter deutet darauf hin, dass das schon eine Weile her ist, weil in Frankreich gibt es die Todesstrafe jetzt auch nicht mehr so, hat es auch nicht mehr so lange gegeben, denke ich mal. Ja, und Straßburg war ja auch nicht immer französisch, oder? Das ist richtig. Wenn du jetzt das mit der Jahreszahl genau einordnen könntest, wer da gerade in Straßburg hier der King war, dann Hut ab. Viertens. Von Dr. Philippe Curtius lernte ich mein Handwerk. Ich war so begabt, dass ich von 1780 bis zum Beginn der Französischen Revolution Elisabeth, die Schwester Louis XVI., unterrichtete und sogar eine eigene Wohnung am Hof von Versailles hatte. In meinen Memoiren beschreibe ich den König als unbefangen und schwach und als fanatischen Hobbyschlosser, der die Königin mit seinen schwarz verschmierten Händen zur Verzweiflung brachte. Hobbyschlosser? Ich wollte gerade sagen, das klingt schon ein bisschen so, der war so der erste Lockpicker. Und der rennt dann rum und irgendwie sperrt alles im königlichen Schloss auf. Und so, ja, Eure Majestät, ich kann euch alles aufsperren. Nein, lass zu, ich will das selber. Ich finde fanatisch an der Stelle ein sehr schönes Adjektiv. Ja, so, nee, ja, kennt ihr irgendwelche berühmten Fanatiker im Schlossbereich? Schlossknacker für 500. Fünftens. Meine Verbindungen zum Königshof brachten mich nach Ausbruch der Revolution in den Kerker. Der Guillotine konnte ich entgehen. Der Überlieferung nach rettete mich die Erinnerung an meinen Vorfahren, den rechtschaffenen Henker. Und die Tatsache, dass ich mit meiner Arbeit nicht nur die Monarchen, sondern auch die Revolutionäre ehrte. Ha. Also die haben ihn verschont, weil er einen Vorfahren hatte, der Henker war. Das sagt die Legende. Das sagt die Legende, genau. Ja, vielleicht also ist es so eine EM-Sache. Wahrscheinlicher ist es, dass es die Verbindungen zu beiden Seiten der Konfliktparteien waren. Naja, aber das kann ja dann fast nur jemand sein, der mit Kunst sich beschäftigt, weil alles, was annähernd politisch gewesen ist, ist ja damals tendenziell dann auf einer Seite gewesen, oder? Ob du da auf einer heißen Spur bist, Dominik? Ja, französische Künstler für 1000. Ich kann dir Hinweis Nummer 6 anbieten, vielleicht tut's dir auch. 1795 heiratete ich eine Zufallsbekanntschaft. Obwohl die Ehe unglücklich war, gingen aus ihr zwei Söhne hervor. Ich trennte mich 1800 und ließ mich 1809 scheiden. Was ist, also ist nicht jede Begegnung erstmal eine Zufallsbekanntschaft? Nee. Oder in der damaligen Zeit hat man sich eher noch mehr versprochen und so? Ich wollte gerade sagen, so am Hofe oder so, ne? Da werden schon, ja, denke ich, sehr weit vorher angekündigt und arrangiert. Ja, und denkt doch auch mal an unseren französischen Helden, eine der vorherigen langen Folgen. Da war ja auch das Ganze eher so ein bisschen arrangiert, wie man da wen wie zusammenführt. Aber jetzt mal ganz kurz noch zurück zu den Jahreszahlen. Du sagtest jetzt 1795? Sagte ich das? Dann wird es so sein. Das sagte ich, und ja. Und in welchem Jahr ist er geboren? 1761. Ah, okay, das habe ich wohl verstanden. Okay, ich habe nämlich gerade schon gedacht, was? Ich hatte nämlich irgendwie, warum auch immer, 1711 abgespeichert. Bei mir im Kopf habe ich gedacht so, wär aber mächtig spät, dann irgendwie mal gut gehalten, anzufangen, ne? Ja. Aber interessant finde ich, dass du offensichtlich eine Frau im Kopf hast und der Dominik offensichtlich einen Mann. Ich überlege gerade, ob ich schon, ob ich diesen Wieso, Frau? Fakt schon, weiß ich nicht, du hast doch gerade sie gesagt. Ja, die Person. Ah. Na dann. Siebtens. Lady Oscar. Lady Oscar, nein. Siebtens. Auch wirtschaftlich lief es in der Zeit der Koalitionskriege, die also auch bekannt als die Napoleonischen Kriege. Das hat sie nur reingeschrieben, damit ich mir wieder die Zunge abbreche bei Napoleonisch. Die Person? Die Person? Nein, meine Schwester hat ja das geschrieben. Ja, die Person. Die Schwesterperson? Die Schwesterperson. Jetzt, sie bringt mich ganz raus. Jetzt muss ich nochmal über die Stelle lesen. Auch wirtschaftlich lief es in der Zeit der Koalitionskriege, auch bekannt als die Napoleonischen Kriege, nicht gut für mich. Und so folgte ich der Einladung des Trickkünstlers Paul Philidor und begab mich 1802 nach London. Insgesamt 33 Jahre lang zog ich durch Großbritannien und Irland. Unter anderem unterhielt ich einen Flohzirkus, bevor ich mich mit mittlerweile 55 Jahren 1835 in London niederließ. Frankreich sah ich nie wieder. Ich habe einen Verdacht. Das war der entscheidende Hinweis. Ich weiß, dass der Philipp da schon Flohzirkus auf heißen Kohlen sitzt. Auf den heißen Kohlen der Wahrheit. Würde ein Anmachspruch von ihr lauten: Ich bin Wachs in deinen Händen. Möglich. Ja, dann würde ich auf Madame Tussaud tippen. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Wie geil. Ja. Wie geil. Das ist echt geil. An welcher Stelle? Auf welchen Fakt beziehst du das, Dominik? Ich meine hier mit London und Französisch, aber das ist so eine englische Institution, dass man gar nicht mehr auf die Idee kommt, dass es ja aus Frankreich. Naja, gut, ich meine, das heißt Madame Tussaud. Von daher, ja, ja. Ich habe mich eher immer gefragt, warum ist es eine französische Institution, die eigentlich so ein Ur-Londoner bzw. urbritische Sache ist? Ja, vor allem hatte ich schon tatsächlich Angst, im ersten Hinweis London zu erwähnen, ja, weil London und Madame Tussaud, das ist so eng beieinander, du kannst sagen, nenn mir irgendwas in London und dann kommt bei irgendwie, keine Ahnung, 7 Leuten Madame Tussaud. Not aber Bridge. Jürgen, weißt du, wie sie letztendlich nach London gekommen ist, auf die Gefahr, dass du es gerade vorgelesen hast und ich es überhört habe? Ich glaube, ich habe es gerade vorgelesen und du hast es überhört. Okay. Sie folgte der Einladung des Trickkünstlers Paul Philidor. Okay, das habe ich irgendwie jetzt komplett überhört. Und das Zweite ist, was echt witzig ist, ich habe zumindest, glaube ich, in den langen 8 Folgen, in den Standardfolgen, habe ich schon erwähnt, dass ich den Conan O'Brien Podcast gerade absolut liebe. Wie heißt der denn? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie der genau heißt. Ich kann mal kurz parallel nachgucken, wie der heißt. Aber da kam nämlich auf, dass in Boston ein neues Wachsmuseum aufgemacht hat und dass jemand wohl gefragt hätte, ob auch ein Conan O'Brien da wäre. Und dann hieß es, nein, aber sie hätten Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg ist in New York geboren und ich meine, ihr wisst, wie Whoopi Goldberg aussieht, das ist halt eine total komische Antwort. Und das war dann einer der Running Gags ein paar Folgen lang, bis sie dann jetzt am Schluss telefoniert haben mit der Betreiberin dieses Wachsmuseums. Ja, ja. Jetzt wird quasi Conan, der den Podcast Conan O'Brien Needs a Friend und die gute Betreiberin ist zufällig Whoopi Goldberg. Ja. Da muss ich nur an die absurden Eskapaden von John Oliver denken, als sie die ganzen, von irgendeinem seltsamen Museum, diese ganzen Wachspräsidenten der Vereinigten Staaten gekauft haben und dann auch so einen Actionfilm damit gedreht haben. War echt großartig. Ich gehe noch schnell durch den Rest. Heute gibt es 23 Gerne. Ableger meiner Unternehmung auf 4 Kontinenten. Das ist wacker. So wacker viele. Wahnsinn. Mein Geburtsname ist Anna Maria Großholz. Der Name, unter dem ich berühmt bin, ist in diesem Podcast schon mehrfach gefallen. Und dann habe ich noch einen Hinweis Nummer 10, der dauert jetzt nochmal grob 10 Minuten, so gemessen an der Menge an Text. Mein Museum in der Marylebone Road zieht jährlich mehrere Millionen Besucher an und ist eine der beliebtesten Londoner Attraktionen. Meine erste lebensgroße Wachsfigur schuf ich im Alter von 17 Jahren. Es handelte sich um ein Porträt von Voltaire. Später stellte ich auch andere berühmte Aufklärer wie Jean-Jacques Rousseau und Benjamin Franklin dar. Während der Französischen Revolution wurden von mir geschaffene Wachsköpfe von Prominenten auf Stangen aufgespießt, durch die Straßen getragen und verspottet. Später zwang man mich, die toten Masken prominenter Opfer der Guillotine anzufertigen. Darunter waren König Ludwig XVI., seine Frau Marie Antoinette, sowie die Revolutionäre Georges Danton und Maximilien de Robespierre. Mit 81 Jahren schuf ich mein Abbild als letzte selbst hergestellte Figur meines Kabinetts. Wow. Danach übergab ich das Museum meinen Söhnen. Mein Name ist Marie Tussaud. Das hat ja wirklich was von der Letzte macht das Licht aus. Und der Letzte stellt die Wachsfigur rein. Ja, ja. So. Sich selber zu erstellen ist irgendwie, weiß nicht. Ja, aber als Letztes. Ist irgendwie total strange, finde ich. Als Letztes ist es doch voll nett. So als Erstes wäre es komisch. Ich glaube, wenn du das hören würdest von einer Malerin oder einem Maler, der nochmal ein Selbstporträt anfertigt, wäre das gefühlt normal, aber irgendwie haben Wachsfiguren einfach durch ihre Menschenähnlichkeit manchmal schon ein bisschen was Skurriles auch. Aber ich denke, dass vielleicht das Krasse ist, dass ich so, also die ist ja nicht, die hat sich da nicht umgedreht und ist sofort gestorben. Das wäre weißt du, so Gasso noch mit der so Kanzel, oder wie das Werkzeug heißt, in der Hand. Ja. Das wäre witzig. Ja, und das finde also, ich, glaube ich, hart, wenn die halt wirklich so, ja, jetzt das ist noch das Letzte, was ich jetzt künstlerisch in meinem Leben mache, dann mache ich nur mich. So, das finde ich gar nicht so selbstherrlich, sondern einfach nur so symbolträchtig irgendwie. Ja, ich gebe mich der Nachwelt. Also, ich kann es schwer in Worte fassen, aber ich denke, es wird irgendwie, ich glaube, ihr könnt verstehen, was ich meine. Ja, ja. Ist bemerkenswerter Fakt auf jeden Fall, ja. Ja, gut, aber ich glaube, wenn du dann wirklich mal so, die ist ja dann schon über 80 und dann hat die das Ende vermutlich kommen sehen. Und ja, aber das muss man trotzdem erstmal. Wäre natürlich die Frage, ob sie auch noch in der Form so gut arbeiten konnte, aber weil ab einem gewissen Alter wird es ja auch schwierig, wenn du, ich sag mal, wenn du Alterserscheinungen hast, wo du sagst, ich kann nicht mehr so, wie ich gerne würde. Und kann nur noch mit, ich sag mal, 10% von der Geschwindigkeit arbeiten, dann mache ich noch mich. Das dauert zwar absurd lange, aber dann ist auch so ein definiertes Ende. Ja, ja, aber was ich genau da wollte ich hinaus. Ja. Also du kommst dann wahrscheinlich so mit dem nahen Ende in so einen ganz absurden Modus, den wir uns gar nicht wirklich vorstellen können. So, ne? Wo du denkst so, oh, ich muss jetzt noch irgendwas tun, damit ich nicht ganz weg bin, wenn aber ich gehe. Überleg mal, wie absurd das wäre oder wie schlimm das wäre, wenn du jetzt irgendeinen aktuellen Künstler machst. Du bist auch schon ein bisschen älter und bist schon nicht mehr in dem Tempo drin, in dem du mal warst. Hast natürlich mehr Erfahrung, aber brauchst länger. Und dann weißt du, naja, du bist jetzt mit der Hälfte vom Künstler durch und mit und für den Rest brauchst du jetzt nochmal so ein halbes Jahr. Und dann kommt raus, dass der Künstler total Dreck am Stecken hat und du denkst so, ich kann jetzt die Figur einfach verbrennen oder ich mache die Person noch zu Ende, weil, naja, es ist ja selbst schreckliche Personen, ist ja interessant so zu sehen. Aber du verbringst jetzt dein nächstes halbes Jahr mit irgendeiner Person, die du echt nicht besonders toll findest. Ja, oder vielleicht oder irgendeinen Verbrecher zu machen. Ja, vielleicht kann man die ja dann in was anderes noch umbauen. Wenn ihr eine Wachsfigur bekommen würdet, aber es müsste eine andere Figur dafür recycelt werden. Welche wäre das? Ich weiß ja nicht, was da ist. Ja, sucht ihr irgendeine aus. Welche finde ich passend? Moment. Irgendjemand, der jetzt einfach durchgefallen ist in den letzten Jahren. Ja. Den schmelzen wir jetzt ein. Xavier Naidoo. Da, für den Dominik, da kannst du dann Xavier Naidoo. Was für ein Schlusswort. Ja, baut eine, wenn sie nicht schon dasteht, baut doch eine Ada Lovelace, sage ich dann einfach mal, und schmelzt dafür. Ach, ja. Ich frage mich wirklich so jemand, der sich irgendwie so verhauen hat oder jemanden, wo ich finde, der strahlt auf andere Leute ein nicht positives Menschenbild ab, so was Dieter Bohlen oder sowas. Ich frage mich, ob es schon vielleicht auch an der Zeit ist, dass wir langsam unser Lebenswerk hier noch irgendwie unsere Autobiografie anfangen nehmen und vorzubereiten. So oh Gott. Abschließend quasi. Ja. Nützlich. Ein langweiliges und ereignisloses Leben. Das Ende. Na dann, was für ein schönes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.